Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Wieder Flüchtlinge im Offizierscasino, Grundschule Hassel sucht neuen Schulleiter und Liebenau empfängt Tabellendritten. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Grundschule in Hassel sucht einen neuen Schulleiter. Aktuell gibt es 2 Bewerber, das teilt die Landesschulbehörde mit. Die bisherige Schulleiterin Liana Ebrecht leitet die Grundschule nur noch kommissarisch. Zu Beginn des Schuljahres ist Ebrecht in gleicher Funktion an die Grundschule in Wescholt gewechselt. Die Landesschulbehörde hofft, zum Beginn des nächsten Schuljahres eine neue Leitung in Hassel zu haben. Heute werden erneut Flüchtlinge im Offizierscasino in Nienburgs Ortsteil Langendamm ankommen. Die Stadt Nienburg hat den Arbeiter-Samariter-Bund mit der dortigen Betreuung beauftragt. Bis Anfang Februar hatte der ASB an selbiger Stelle die Flüchtlingsunterkunft des Landkreises geleitet. Der neue Vertrag zwischen Stadt und ASB läuft bis Ende 2016, erläutert Christine Kreide von der Stadtverwaltung. Ja, es ist so, dass wir heute weitere Flüchtlinge bekommen. Und wahrscheinlich werden es 30 Personen sein. Und da wir im Moment keine dezentrale Unterbringung möglich machen können, werden wir die ehemalige OHG dafür nutzen, für die Unterbringung, als Sammelunterkunft. Also wir haben jetzt erstmal einen Vertrag bis zum Ende des Jahres mit dem Arbeiter-Samariter-Bund. Und dann müssen wir weitersehen, welche Notwendigkeiten dann noch bestehen. Der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans soll am 16. März in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses im Bundestag vorgestellt werden. Darauf haben sich gestern die Koalitionsfraktionen geeinigt. Für den Landkreis Nienburg wird der Zeitraum nach der Vorstellung des Entwurfs wichtig sein, erklärt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann. Bürgerinnen und Bürger können 6 Wochen lang online über die geplanten Projekte zum Straßen-, Schienen- und Wasserstraßennetz mitdiskutieren. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau empfängt am Samstagabend die HSG Ruhmetal. Die Gäste stehen mit 24 Zählern auf Tabellenplatz 3, Liebenau mit 5 Punkten weniger auf der 6. Die Mannschaft von der Aue kann jedoch befreit aufspielen, das Polster zum Tabellenkeller ist groß. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19:10 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.